Durch die grüne Heide geht ein Mädchen jung und schön, und ein junger Jägersmann sieht sie des Weges gehen. Fügt es schnell ein Röslein rot und zieht den grünen Hut. Und er spricht das Mädchen an, wie sein Verliebter tut. O Heide, Röslein, nimm dich in Acht. O Heide, Röslein, was der Jäger macht. Er brach die Rose und gab sie dir. O Heide, Röslein, er will dein Herz dafür. Als die grüne Heide glänzt im Silbermondenschein, gingen beide Hand in Hand, als sollte es so sein. Heide Röslein spürte nur, wie ihr das Herz dann schlug, als der junge Jägersmann sie auf den Armen trug. O Heide, Röslein, nimm dich in Acht. O Heide, Röslein, was der Jäger macht, er brach die Rose.